Kapitel 2 Aufgabe 9a Arbeit im Großraumbüro. Hören Sie das folgende Gespräch und entscheiden Sie, ob die Aussagen im Buch mit dem Inhalt des Gesprächs übereinstimmen oder nicht. Herr Heidenberger, laut einer Umfrage sind es die klassischen Probleme von Großraumbüros, die Arbeitnehmer in ihrer Produktivität hemmen, zum Beispiel Telefonate, Kollegen oder ein zu hoher Lärmpegel. Ist das Modell Großraumbüro in Wahrheit leistungsfeindlich? So pauschal lässt sich das nicht sagen. Es kommt auf die Arbeitssituation an. Vorteilhaft kann das Großraumbüro dann sein, wenn die Mitarbeiter beispielsweise am gleichen Projekt arbeiten oder einen ähnlichen Aufgabenbereich haben und dadurch ein intensiver Austausch untereinander erforderlich ist. In diesen Fällen bietet das Großraumbüro den Vorteil der kürzeren Kommunikationswege und erleichtert die projektspezifische Kooperation und Kommunikation untereinander. Großraumbüros werden von Unternehmen auch aus Kostengründen bevorzugt. Im Vergleich zu anderen Büroarten, Einzelbüros, Kleinbüros und so weiter, sind sie in der Errichtung günstiger. Durch den Verzicht auf Raumteiler werden Kosten gespart. Das ist wahr. Aus der Perspektive der Mitarbeiter jedoch überwiegen im Großraumbüro ganz klar die Nachteile. Denn durch den relativ hohen Geräuschpegel und die vielen Ablenkungen fällt konzentriertes Arbeiten schwer. Die daraus resultierende Reizüberflutung führt zu einer erhöhten Fehlerquote und zu Stress, der auf die Dauer negative Auswirkungen auf die Gesundheit, Psyche und Motivation der Mitarbeiter haben kann. 60% der Befragten sagen, ständig unterbrochen zu werden sei das größte Problem. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich vor der Störquelle Ablenkung zu schützen? Durchaus. Sowohl der Arbeitgeber als auch die Mitarbeiter selbst können entsprechende Maßnahmen treffen. Der Arbeitgeber sollte, wenn möglich, Ausweichräume schaffen. Dort können sich Mitarbeiter temporär aus dem Großraumbüro zurückziehen, um bei Bedarf konzentriert und ohne Ablenkung arbeiten zu können. Hier kann ein auf dem Schreibtisch platziertes Hinweisschild »Bitte nicht stören, gute Dienste leisten«. Damit ist für die Kollegen ersichtlich, wenn jemand nicht gestört werden will. Auch Ohrenstöpsel können nützlich sein. So kann man für eine Aufgabe, die eine hohe Konzentration erfordert, sein Telefon umleiten und Ohrenstöpsel verwenden, um sich wenigstens für einen bestimmten Zeitraum abzuschotten und die wahrnehmbare Geräuschkulisse zu reduzieren. Diese Möglichkeit sollte natürlich im Team intern vereinbart und mit der Führungskraft abgesprochen werden. Herr Heidenberger, ich danke Ihnen für das Gespräch.